Abschnitt 41 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Missgeburten des Porzellans. Dunkler Dreck und schmutzige, formlose Steine bilden Hügel auf dem Fabrikshof, der so ist wie alle Fabrikshöfe. Zugegeben, diese Kothaufen heißen schwarzer Ton und das minerale Unkraut da Kaolin oder Quarz oder Feldspat. Aber wenn schon, dieses Zeug will man also verwandeln in tiefblaue Teller mit Seelandschaften und zierlich durchbrochenem Rande, in schreiend geblümte Riesenvasen aus weißer Fayence, Aluminia, in eine reich dotierte, grotesk-naturalistische Menagerie sich erstaunlich gelenkig aufrichtender Nashorne, von graublauen Seehunden schneeigen Bauches, Pfauen, die sich protzig weit entfalten, kopfballspielenden Walfischen, höchst possierlichen Pavianen, zärtlichen Elefantenpaaren, dreiraufenden Dackeln, Wasserhühnern und Heringen. Oder in Mokkatässchen. Was wird mit dem Schutt vor sich gehen, bevor er zu königlich Kopenhagen wird, zu den porzellanenen Gestalten und Geschirren, unten blau signiert mit drei gekrönten Wellenlinien, die den Öresund und den großen und den kleinen Belt bedeuten, die Wasserwege, die die Porzellananfuhr nehmen muss vom dänischen Eiland bis zu den Vitrinen der Sammler? Voyons! Der Ausländer hatte ohne dies allerhand Schwierigkeiten zu überwinden, bevor er die Besuchserlaubnis bekam. Schließlich wird er selbst so argwöhnisch, dass er aus der freundlichen und eigentlich selbstverständlichen Frage, ob er sich speziell für Porzellan interessiere, den Spionageverdacht heraushört. Und hinter dem herzlichen, persönlichen Interesse an seinem Studiengang wittert er Tendenz. Sind diese Vorsichtsmaßregeln noch ein Erbe jenes 18. Jahrhunderts, das die Kunst, China zu machen, neben die Alchemie stellte und auf den Verrat dieser Töpfereiprozedur den Tod? Der vorgebliche Goldmacher Böttger, der 1709 die chinesische Kunst für Europa erfand, wurde hernach in der Meißener Fabrik unter strengerer Aufsicht gehalten als vorher in seiner Haft auf Königstein. Geheim bis ins Grab stand zwischen zwei Totenköpfen auf den Wellen, die die Meißener Arbeiter mit ihren Familien lebenslänglich einschlossen. Welche Spionageversuche, welche Bestechungen, welche Beschwörungen ließen doch die Kaiserinnen, die Könige, die Kurfürsten und die Herzoge unternehmen, um dahinter zu kommen, wie man diese Scherben herstellt. Fürstenhöfe buhlten um der Töpfer Gunst, und der größte König schreckte nicht davor zurück, dem sächsischen Vetter Modelle, Rezepte und Formen zu rauben und nach Berlin zu überführen. Porzellan zu erzeugen war fürstliche Mode, königlicher Sport. Er trug nichts ein, und um Abnehmer zu haben, ordnete zum Beispiel Friedrich II. An, dass in Preußen den Heiratskonsens kein Jude bekommen dürfe, bevor selbiger nicht um 100 Taler Geschirr aus der Berliner Manufaktur gekauft habe. Klammer auf. Und während der Freiheitskriege besagte eine Denunziation, die Juden trieben solchen Aufwand, dass eine Witwe im Jüdenhof nächst der Nikolaikirche eine Porzellanschüssel der königlichen Manufaktur als Bidet benütze, Klammer zu. Die Könige hüteten die Patente viel ängstlicher als Geschäftsgeheimnisse. Es waren Hofgeheimnisse. Hier in Kopenhagen scheint diese Tradition noch zu spuken. Die Ingenieure haben etwas von Hofsekretarii an sich, obwohl den kongelige Porzellansfabrik Köbenhaun längst nicht mehr königliches Privateigentum ist. Was gibt es denn zu verheimlichen? 1000 Arbeiter sind hier beschäftigt, es ist wohl der ganze Vorgang in jedem Fachbuch beschrieben und alles ist doch sehr klar. In der Schlemmerei wird das Rohmaterial, das da so plump gehäuft im Hofe lag, zerklopft, zerquetscht, zermahlen. Dann kommt der Ton entweder auf die Drehscheibe, wo er zu Tellern, Schüsseln, Schalen und Töpfen gestaltet wird, oder in die Gießerei, wo die einzelnen Teile der Figuren, Kannen oder Vasen in Gipsformen gegossen werden. Nicht viel poetischer sieht es in den langgestreckten Malseelen aus. Blasse Mädchen und kurzsichtige Frauen sitzen vor Mustern, die sie längst nicht mehr ansehen, und pitzeln mit spitzigem Pinsel und verriebener Farbe, meist kobaltblau, es kann aber auch chromgelb sein, Ornamente aus freier Hand, wie sie kein Zirkel und keine Reißfeder genauer zu ziehen vermöchten, und malen Blüten und Zweige und Stängel der Flora Danica auf den Tellergrund aus dem Gedächtnis und doch so, dass selbst Linné kein Staubgefäß vermisste. Den Kiemen der Fische, dem Gefieder gespreizter Truthähne, den Pratzen von Raubtierjungen geben sie einige Farbe. Und alles kriegt Glasur, indem man das Stück in einer Schüssel schwenkt, worin die Schlempe milchig schimmert. Kristall, Schlangenhaut oder Katzenaugenglasur. In kreisrunden Kapseln aus Ziegelmasse wird Kunstporzellan und Gebrauchsgeschirr so aufgeschichtet, dass es von der Flamme nicht direkt angegriffen werden kann, und geht in den Brennofen. Die Glut von 1700 Grad Celsius, die höchste aller Porzellanfabriken, erhöht zwar die Weiße der Masse und den Glanz, aber die Farben werden eintönig, bekommen etwas von der grünlich-gelben Blässe, die ein Embryo im Spiritus hat, und etwas von dessen grotesker Echtheit. Das Gebilde, das diese Feuerprobe bestanden hat, darf hinaus in die Welten und Zeiten. Aber nicht jedes besteht sie. Oft platzt die Kapsel und alle darin angeordneten Stücke gehen zugrunde. Häufig erleiden sie solches Malheur, weil Rauch eingedrungen ist. Manchmal verliert ein Figürchen das Gleichgewicht und fällt auf den Nachbar, mit dem es nun zusammenschmilzt. Wir sehen diese Missgeburten des Porzellans, ein ganzes Abnormitätenkabinett der Töpferei. Zwei Hunde, die nicht voneinander können, ein Kind mit zwei Köpfen, zwei Affen mit vier Popotschalen, einen Hirtenknaben, der zum Sodomiten geworden ist, einen Walfisch mit Elefantenrüssel. Eine bekannte Kopenhagener Porzellangruppe veranschaulicht die Märchenprinzessin und den Schweinehirten, wie sie ihn küsst, weil er dies als Kaufpreis für die künstliche Rose und die künstliche Nachtigall verlangt hat. Klammer auf, aber als sie ihn endlich geküsst hat, wodurch er wieder zum Königssohn wird, verlässt er sie. So erzählt es das Andersensche Märchen weiter, denn ihre allzu heftige Liebkosung hat ihm missfallen. Klammer zu. Auf einem verstümmelten Exemplar ist nun die Mädchenfigur etwas ausgerutscht und die Prinzessin ist in einer Stellung zu sehen, die geradezu als schamlos bezeichnet werden muss. Man begreift, dass der Prinz, wahrscheinlich ein naiver, allen Perversitäten abholder Jüngling, über ein solches Verhalten empört ist und ernüchtert. Man begreift die Symbolik des Märchens. Der Direktor der Manufaktur erklärt uns denn auch, dass diese Gruppe selbstverständlich zertrümmert wird. Nur wenige der porzellanenen Fehlgeburten können noch zum Leben erweckt werden. Durch Abschleifen kann man ihnen eine halbwegs annehmbare Gestalt geben und sie als Ausschuss, euphemistisch Ware zweiter Qualität, verkaufen. Das meiste wird zerschlagen. Dann war alle Arbeit umsonst, die fabrikmäßige und die Manufaktur, die Mühe der Malerinnen und die Kunst der Modelleure. Die Verlustprozente sind hoch. Und der Käufer des geratenen Exemplars muss die Kosten des Missratenen bezahlen. Ende von Abschnitt 41.